Erster Gott sprach erneut zu mir und gab mir eine wichtige Botschaft für das Volk. Zweiter, du Menschensohn, sag dem Land Israel, dass das Ende nun für alle Teile des Landes gekommen ist. Dritter, jetzt wird mein Zorn dich treffen, weil ich dich nach deinem Verhalten richten und dich für deine abscheulichen Taten bestrafen werde. Vierter, ich werde kein Mitleid zeigen und dich nicht verschonen, sondern ich bestrafe dich direkt für deine Taten, damit ihr erkennt, dass ich der Herr bin. Fünfter Gott, der Herr, sagt, dass ein schreckliches Unglück bevorsteht, das es so in dieser Form noch nie gegeben hat. Sechster, das Ende ist da und es nähert sich dir schnell, also sieh genau hin, wie es auf dich zukommt. Siebter, das Schicksal erreicht euch Bewohner des Landes, denn der Tag der Angst ist nah und es gibt keinen Grund mehr zur Freude. Achter, bald werde ich meinen ganzen Zorn über dich ausschütten, um dich für dein Verhalten und deine bösen Taten gerecht zu bestrafen. Neunter, mein Auge wird nicht mitleidig blicken, da ich dich nach deinen Taten beurteile, damit du erkennst, dass ich der Herr bin, der diese Strafe schickt. Zehnter, der Tag des Gerichts ist da, an dem der Stolz und die Ungerechtigkeit der Menschen wie eine Pflanze voll erblüht sind. Elfter, die Gewalt ist so stark geworden, dass sie zur Strafe für das Unrecht führt, so dass nichts von ihrem Reichtum oder ihrem Stolz übrig bleibt. Zwölfter, die Zeit ist gekommen, weshalb Käufer und Verkäufer gleichermaßen besorgt sein sollten, da mein Zorn die ganze Menge trifft. Dreizehnter, niemand wird seinen Besitz behalten oder zu seinem verkauften Eigentum zurückkehren, weil jeder durch seine eigene Schuld zugrunde geht. Vierzehnter, obwohl man die Trompete bläst und alles für den Kampf vorbereitet, zieht niemand in den Krieg, weil mein Zorn über allen lastet. Fünfzehnter, draußen wartet das Schwert, während drinnen Hunger und Krankheiten herrschen, so dass die Menschen überall sterben werden. Sechzehnter, wenn einige Menschen entkommen, werden sie in den Bergen wie einsame Tauben klagen, weil jeder unter seiner eigenen Schuld leidet. Siebzehnter, alle Hände werden vor Angst kraftlos nach unten sinken und die Knie der Menschen werden vor Zittern ganz schwach werden. Achtzehnter, sie werden Trauerkleidung anziehen und vor Entsetzen zittern, während Scham und Trauer auf ihren Gesichtern und Köpfen zu sehen sind. Neunzehnter, sie werfen ihr Silber und Gold weg, weil es sie am Tag des Zorns nicht retten kann und ihren Hunger nicht stillt. Zwanzigster, aus ihrem schönen Schmuck haben sie stolz ihre abscheulichen Götzenfiguren gemacht, weshalb ich diesen Reichtum für sie wertlos machen werde. 21. Ich werde ihren Besitz fremden Völkern und gottlosen Menschen als Beute überlassen, damit diese alles entweihen. 22. Ich werde mich von ihnen abwenden, so dass Räuber in mein Heiligtum eindringen und diesen wertvollen Ort entweihen können. 23. Bereitet Ketten vor, denn das Land ist voller Morde und die Stadt ist von Gewalt geprägt. 24. Ich werde die grausamsten Völker bringen, damit sie die Häuser besetzen und dem Stolz der Mächtigen sowie ihren Heiligtümern ein Ende setzen. 25. Wenn die große Angst kommt, werden sie vergeblich nach Rettung suchen, aber sie werden keinen Ausweg finden. 26. Ein Unglück folgt auf das nächste, während sie vergeblich versuchen, Rat bei Propheten, Priestern oder Ältesten zu finden. 27. Der König und die Fürsten werden verzweifeln, während das einfache Volk vor Angst gelähmt ist, weil ich sie nach ihren eigenen Taten richten werde.